Und während zum Beispiel der deutsche Knabe, falls er nicht durch schlechte Beeinflussung frühzeitig geweckt wird, etwa bis ins 18. Lebensjahr in vollständiger Kindlichkeit und Ahnungslosigkeit verharrt, worauf dann etwa durch das Erlebnis eines ersten Wohlgefallens an der erotischen Partnerin der Liebestrank jählings erwacht, wird der frühreife semitische Knabe durch die viel zu wenig beachteten, äußerst schwerwiegenden Ereignisse erster Verneinung durch das Verhalten der Altersgenossen mit seinem hierbei gekränkten und verneinten Ich gleichsam in die Sackgasse der Erotik flüchten. Jede seelische Verneinung aber verlangt Trost, Gegengewicht und Kompensation in irgendwelcher deutlich fühlbaren Bejahung. Wo aber wäre diese psychische Bejahung sichtbarer Walten vorzufinden als in den erotischen Affekten? So wird denn Frühreife, gepaart mit Verneinung, das erotische Moment ganz anders in den Mittelpunkt des Erlebens stellen und, bei der Schwierigkeit, die ersehnte erotische Bejahung zu erreichen, abermalige Verneinung nunmehr auch im Erotischen gemeiniglich ergeben. So lässt sich das Entstehen des sogenannten ersten erotischen Traumas erklären, in dem, wie man sieht, Freud irrtümlicherweise die Ursache seelischer Erkrankung erblickt, indes es als Wirkung des zur Erotik Zuflucht nehmenden verneinten Ichs anzusprechen wäre. Man sieht, wie erst ein Standpunkt, der die Psyche als nicht schlechthin gegeben betrachtet, sondern Bejahung und Verneinung in den ersten Lebensregungen als den wesentlichsten zur anders gearteten Grundstruktur hinzutretenden Faktor anerkennt, ganz anders der Wahrheit auf die Spur kommen wird, als die gleichsam in medias res gelangende, naiv-egozentrische Psychopathologie desjenigen, der der eigenen Art nicht selbstkritisch gegenübersteht. Einen unerschütterlichen Beweis für die Wahrheit unserer Theorie mag die nicht wegzuleugnende Tatsache bieten, dass, mag Freuds Psychoanalyse in noch so vortrefflicher Witterung das erste erotische Trauma aufgespürt haben, mit dieser Tatsache niemals noch ein Patient als dauernd geheilt zu betrachten war. Wer Gelegenheit hatte, freudsche Patienten während und nach der Kur zu beobachten, der wird mit uns wissen, worin der scheinbare Kurerfolg während die mit eherner Notwendigkeit zu erwartenden Rückfälle nach der Behandlung bestehen. Die Lust des bejahrten Ichs durch die stundenlange Beschäftigung des Arztes mit dem Patienten, die Freude, sich und sein Innenleben einem teilnehmenden Zuhörer zu entfalten, das Glück, endlich einmal ernst genommen zu werden, ja mit einem zweiten Menschen mit all seinem Innenleben bedeutsam und wichtig zu erscheinen, sind derartig beseligende und entspannende Ich-Bejahungen, dass das erotische Lustmoment, wenn es eine Patientin ist, welche die Beschäftigung eines Mannes mit ihrer Erotik geradezu als Coitus-Ersatz empfinden kann, gar nicht hinzuzukommen braucht, um ein Aufleben und Aufblühen des Patienten während der Behandlung und also scheinbare Heilung zu zeitigen. Andererseits aber ist es mehr als einleuchtend, dass der Patient, sich selber überlassen, aus der Sackgasse der Erotik herausgeführt, ohne auf einen neuen Sinn, Ziele und Daseinslust spendenden Weg gewiesen zu sein, also gleich wieder dem alten Elend verfällt, jenem psychisch Erkrankten ähnlich, der von einer fixen Idee geheilt, also gleich nach einer neuen fixen Idee zu fahnden verdammt ist, sofern es seinem Leben kein wirklich beglückender, ausfüllender Inhalt gegeben werden konnte. So sehen wir denn, dass unser Psychologe aus gleicher Veranlagung, zwar mit außerordentlicher Feinheit ersten Erkrankungssymptomen nachzuspüren wissen wird, aber ohne vorpsychologische Erkenntnis von den Grunderfordernissen allen Lebens auch niemals die wahre Heilung des wahrhaft Erkrankten, des Gesamt-Ichs, wird bieten können. Jedenfalls aber muss die Schulpsychologie ebenso zugeben, dass sie den psychischen Phänomenen des in der Grundstruktur verneinten Menschen beweglichen Geistes nicht gewachsen ist, wie die Freudsche Methode einsehen lernen muss, dass sie eine spezifische Seelenveranlagung nicht als allgemeingültig hinstellen darf, da sie aber auch andererseits der wahren Erkrankung, in der ihr gleichen psychischen Grundstruktur wurzelnd, niemals ein Ende zu bereiten imstande ist. Wird es jemanden, der die Verhältnisse an unserer Wiener Universität und das Zahlenverhältnis zwischen jüdischer und arischer Ärzteschaft, namentlich auf dem Gebiete der Seelenforschung, kennt, Wunder nehmen, dass nur einige wenige eingeschüchterte deutsche Ärzte verstohlen aufzuatmen wagten, da diese Klarlegungen ausgesprochen wurden, indes die ungeheure Majorität der Anwesenden in Wut und Hass über solche im Zeitalter schier unbeschränkter Vorherrschaft jüdisch orientierter Wissenschaft höchst unzeitgemäße und deplatzierte Aufklärung derartig ergrimmte, dass, obgleich die Veröffentlichung der gesamten Diskussion als eine erste publizistische Tat des neuen Vereins geplant war, diese gänzlich unterbleiben musste, da es denn doch nicht anging, des Verfassers alsbald in Abschrift eingereichte Schlussbetrachtungen einfach auszuscheiden. Wie nahe verwandt der psychagogischen Begabung des Judentums alles sein muss, wo sich die uns wohlbekannten Vergewaltigungskräfte entfalten können, mithin das ungeheure Gebiet von Suggestion und Hypnose, liegt wohl auf der Hand. Und so ist es denn begreifliches Hauptziel jüdisch orientierter Wissenschaft, den Glauben und die Anerkennung suggestiver Kräfte sowohl auf ärztlicher als auch auf Laienseite zu fördern, auf dass die angeborenen Gaben auf der einen Seite das Gläubige entgegennehmen und sich der Behandlung fügen, auf der anderen Seite die nötige Voraussetzung zur Entfaltung jeglicher Seelenvergewaltigung bilde. Der Uneingeweihte hat zumeist wohl keine Ahnung davon, welch furchtbare Macht in die Hand des jüdischen Ärztes gegeben ist, falls die von ihm gewünschte Weltanschauung sich durchsetzt und der Laie an Suggestion und Hypnose als Heilung fördernde Kräfte blindlings glauben lernt. Welche Verbrechen aber an der arischen Bevölkerung begangen werden können, wenn sich diese dem jüdischen suggestiven Willen in der Hand einer den jüdischen Weltzielen dienenden Ärzteschaft unterordnet, ahnt selbst der arische Kollege heute noch in den seltensten Fällen. Hier aber wird es am Platze sein, uns jene geistige Verfassung des arischen Menschen des Näheren anzusehen, die die Voraussetzung, die Conditio sine qua non, für alles hypnotisch-suggestiv-psychologische Wirken der jüdischen Medizinmänner bildet.